Zwei Wochen später war die Hochzeit. Es war eine lustige Hochzeit, bloß für den Bräutigam nicht, der sagte zu Grönhagen Krishan: »Ja, die Frauensleute, da müssen sich mit vorsehen, die nehmen gleich alles wortwörtlich.« Er blieb auch hinterher zweiter Obmann, denn er war froh, wenn es draußen was zu tun gab. »Diese ewige Knutscherei«, stöhnte er, »lieber Himmel, Klettern hat doch bloß so lange Sinn und Verstand, bis man dann Apfel vom Baum hat. Nachher ist es Hahnjöckerei.« So waren er und sein Brauner meist unterwegs, denn es regnete jeden Tag Ungeziefer, was da nur herunter wollte auf das Land, heute Schweden, morgen Weimaraner, dann Hessen, und dann fing es wieder von vorn damit an. Ihm aber machte solch ein Leben Spaß, und wenn er nach Hause kam, warf er eine Handvoll Taler mit ein paar Goldfüchsen dazwischen auf den Tisch und sagte: »Wenn es so beibleibt, Trina, denn so musst du deine Sparstrümpfe so lang bis ans Leib stricken.« Aber als er einmal nach Hause kam und ihr ganz glücklich erzählte, dass nun jedermann zwei Frauen nehmen dürfe oder drei, denn der Krieg und die Pest hätten so viele Menschen geschluckt, dass es ohne das nicht mehr ginge, da machte Trina ein paar Augen wie die Katze im Herdloch, lohnte Wesemanns Lotte, ein ansehnliches Mädchen, auf dem Fleck ab und nahm eine Magd, die wie eine Wildscheuche anzusehen war. Er aber sagte zu Grönhagen: »Ein Stachelschwein ist wie eine Kinderhand gegen meine Trina. Ach ja, das Oberste vom Bier schmeckt immer noch am meisten.« Aber er kam nicht allzu viel dazu, sich zu bedauern. Heute kam der kaiserliche Oberst Heister dahergekrebst, morgen morkste der Thorstensohn mit seinen Schweden im Lande herum, rund um Celle lagen die Bauern mit Weib und Kind, hungerten und lauerten auf den Tod und stritten sich darum, wer nun besser schmecken täte, ein schwedisches Rippenstückchen oder ein gut kaiserlicher Lendenbraten. Denn so weit war es schon gekommen, dass man offenbar Menschenfleisch fraß und auf Verabredung auf Menschenjagd auszog. Die Perobstler aber hatten es nicht nötig, sie hatten noch allerlei Vieh und Wildbret gab es zu Genüge, aber Pferdefleisch aßen sie hier und da doch, wenn bei der Wehrarbeit in der Heide eine Kugel aus Versehen einmal ein Pferd statt des Reiters getroffen hatte. Und dann sagten sie: »Stutenkälber schmecken auch.« Sie saßen den einen Morgen im Mai alle drei auf der Bank im Garten vor dem neuen Hofe, die drei Obmänner, Drewes, Wulf und Fieke. Die Pfingstrosen waren am Aufblühen, die Schwalben flogen ab und zu, die Immen waren zu Gange und die Kinder sangen: »Maikäfer fliegt, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt, Maikäfer fliegt.« Sie sangen und juchten und kriölten und sprangen hinter dem Käfer her, der durch die Sonne flog, dass seine Flügel wie Gold aussahen. »Das ist ein neues Lied«, sagte der Engense, »das haben wir als Kinder noch nicht gesungen. Ja, die Welt wird jeden Tag neu.« Der Perhupsler nickte: »Aber nicht besser, Drewes. Ich glaube nicht, dass ich es noch belebe, dass es Frieden gibt.« Der Ramlinger sagte: »Ich bin der gleichen Ansicht. Bislang fand ich das soweit ganz lustig, aber ich weiß nicht, liegt es daran, dass man älter wird, oder ist es, dass ich jetzt einen kleinen Jungen habe? So rechte Lusten habe ich auch nicht mehr an diesen Geschichten. Zuletzt wird es einem über, wenn man einen über den anderen Tag den Bleibengel vom Haken langen muss.« In der Heide fing eine Wache an zu blasen und dann noch eine, und eine Hehlbille war zu hören und noch eine. Harm und Ludolf standen auf. »Na, dann hilft das nichts, die Arbeit muss getan werden. Adjüss, Drewesbur, ich bin bloß neugierig, was jetzt wieder los ist. Und das Dümmste ist, meine Trina, die glaubt ja nicht, wenn ich draußen liege, dass ich bloß den Schweden und den anderen zu Gefallen tue. Da heißt es immer und jeden Tag: Na, der Schwede, der wird wohl einen roten Rock anhaben, und mich soll nicht wundern, wenn er Wesemanns Lotte heißt.« Er kratzte sich hinter den Ohren. »Ja, die Frauensleute, so weit sind sie ja ganz niedlich, wenn sie man nur nicht so ein Legelmaul hätten.« Er gab einen Seufzer von sich wie einen Arm lang. Drewes aber lachte: »Das schadet dir gar nichts, Fiekenbur, das ist dir sogar recht, du Dollhund. Wenn du eine Frau hättest wie andere Leute, das arme Tier könnt einen dauern. Auf den Steinpott gehört ein eben solchiger Deckel auf. Das ist die natürliche Ordnung, und ein Kateker und ein Lorg, das gibt ein schlechtes Gespann. Aber nun seht man zu, dass wir kein Flohbeißen kriegen.« Das taten sie dann auch. Die Wachen hatten gut aufgepasst und die Hillbillen hatten einen langen Atem gehabt. Die Kaiserlichen machten dumme Gesichter, als das Tuten und Blasen und Bimmel rundherum losging und erst recht, als es überall knallte und doch kein Mensch zu sehen war, denn die Wohlt war dick und das Bruch nass. So waren sie heilsfroh, als sie erst wieder in der hellen Heide waren, und auch da hielten sie sich nicht lange auf, denn zwischen den krausen Fuhren und den Machangeln war bald hier ein Pferdekopf mit einem Gesicht darüber zu sehen, bald da einer, und es wurden immer mehr, gerade wie vor einem Immenkorbe, wenn der Specht daran herumarbeitet. »Das sind mehr als 100 Mann«, sagte der Offizier, der mit dem Ohr auf der Erde gehorcht hatte. »Der Satan weiß, wo die Kerle herkommen. Vorwärts, Marsch!« So zogen sie dahin, die Gesichter alle Augenblicke hinter sich, hinter ihnen her ritten die Bauern, hier 3, dort 10, dann wieder ein paar und überall welche. »Denen soll heute der Atem kurz werden, und Pferdefleisch soll es sie auch kosten«, lachte Wulf. Aber Fieken Ludolf ritt im Galopp voran, bis er auf 100 Schritte heran war, und dann stellte er sich in die Bügel, sah über den Machangelbusch weg, klappte mit der Peitsche und schrie, »Kiju, Kiju, Schladout, Schladout, Aldout, Aldout, Aldout!« Da war es, als ob die Wespen zwischen die Leute da vorne gekommen waren. Der Offizier fluchte und schlug 2 Kerle mit dem Säbel über die Köpfe, dass sie zum Boden schossen. Aber es war kein Halten mehr. Von hinten und von vorne und rechter Hand und zur linken überall »Kiju!« und in einem Ende »Kiju!« und dazwischen das Peitschenklappen und das scheußliche Schreien »Schladut, Schladut, Aldut, Aldut, Aldut!« Da schrie der Offizier, indem er beide Arme in die Höhe schmiss, »Heilige Maria!« und wollte hinterdrein, aber der Bleiknüppel des Oberobmanns traf ihn in das Genick. Er fiel vornüber, und erst als der Schimmel in einen Sohl stürzte, fiel auch der tote Mann herunter. »Na, wie ist es gegangen?« fragte Drewes, als Wulf und Ludolf am Nachmittag zurückkamen, nass wie die Frösche und hungrig wie die Hütejungs. »Fein«, schrie der Ramlinger, »sie laufen noch und werden wohl morgen noch laufen. Wir haben ihnen was zum Laufen eingegeben, aber etwas, das gleich durchschlägt. So bald werden sie wohl nicht wiederkommen, und Stücker 20 von ihnen höchstens um Mitternacht, um nachzusehen, wo sie nun eigentlich sind. Kinder, habe ich einen Hunger und einen Durst. Wulfsbäuerin, jede Arbeit ist ihres Lohnes wert, und Dreschen macht einen langen Magen. Aber hinsehen darfst du heute nicht, wenn ich mich hinter den Schinken knie, Wieschen. Ansonsten könntest du denken, bei meiner Tina kriege ich man bloß halb satt.« Vater Drewes lachte und dachte, wie oft er auch mit solch einem Schlachterhunger nach Hause gekommen war. »Junge«, sagte er und goss den Metkrug bis oben voll, »Junge, man lebt ordentlich wieder auf, wenn man dich so prahlen hört. Und wie es auch ist, Spaß macht es doch, und wenn einem hinterher auch einmal graulich zumute wird, wenn man in seinem Bette liegt, alles was recht ist, wir haben doch gezeigt, dass wir keine Bählämmer sind, und darauf wollen wir anstoßen. Hoch jedermann, der sich nicht an den Balg kommen lässt.« Er ließ den Krug, auf dem zu lesen stand, »Vifat, es lebe die Freundschaft«, rundgehen, aber als er ihn seinem Eidam gab, musste er den erst anstoßen, denn Harm horchte nach dem Grasgarten hin, wo die Kinder ein neues Spiel spielten, und dabei sangen sie, »Der Schwed ist kommen, hat alles genommen, hat die Fenster zerschlagen, hat Blei rausgegraben, hat Kugeln von gegossen, hat alles verschossen, alles verrischossen.«